Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich zieh ihn aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nichts mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Halleluja, ja und Amen, Herr, du wollest auf mich sehen, dass ich lüg in deinem Namen, fest bei deinem Worte stehen. Lass mich eifrig sein, beflissen, dir zu dienen, früh und spät, und zugleich zu deinen Füßen sitzen, wie